Hombre, ist das Mörder heiß hier? Die Sonne knallt mir sowas von auf den Mütze. Ich glaube, ich brauche jetzt ganz schnell eine Ventilator! Ventilator! In tomatoes. Ventilator! Hombre, ist das Mörder heiß hier? Kehle und Luft sind so trocken, der Durst ist im Zenit, ist fast genau wie am Äquator! Äquator! Vámonos, jalos los ojos, los celedos picantos, machos en tomatos. ¡Ecuador! Hombre, ist das Mörder heiß hier? Und das Bad ist so voll. Ey, steigst du runter von meinem Handtuch und cremst mich lieber ein mit Sonnenschutzfaktor? Sonnenschutzfaktor! Sonnenschutzfaktor! Wippa! Äquator! Alligator! Tabulator! Diktator! Benzinmotor! Kartentor! Monitor! Vibrator! Ofenrohr! Telefon-Terror! Und jetzt im Chor!